Grüß Gott, Kinder. Also, wisst ihr, der Pumuckl ist ja ein goldiger kleiner Kerl. Aber was er sich diesmal geleistet hat, da kann einem wirklich der Hut hochgehen. Der Meister Eder weiß ja, dass sein Kobold manchmal ein etwas boshaftes Wesen ist. Aber dass er immer wieder mal schwindelt, wenn es ihm gerade in den Kram passt, an das kann er sich nicht gewöhnen. Angegangen ist die Geschichte wie immer ganz harmlos. Der Pumuckl ist auf einem seiner Spaziergänge an einem Spielwarengeschäft vorbeigekommen und hat dort Schwimmtiere gesehen. Ihr kennt sie schon. Sie sind zum Aufblasen und man kann sie mit ins Wasser nehmen und damit schwimmen. Da gibt es ja wirklich hübsche Sachen und man kann verstehen, dass der Pumuckl davon hell begeistert war. Er ist gleich heimgesaust und hat's dem Meister Eder erzählt. Du, was ist denn los? Mach doch mal die Säge aus! Mach doch mal die dumme Säge aus! Was denn? So, jetzt hör mal auf. Also, ich hab was gesehen. Ja, ich habe was gesehen. Ja, ich habe was gesehen. Ist gut. Jetzt führ dich doch nicht so auf. Was ist denn los? Wenn ich doch was gesehen habe. So, etwas, ja, was etwas so denn? Schönes. Also so schön, dass man es unbedingt kaufen muss. Ja. Und zwar muss man es dem Pumuckl kaufen. Ja, und deswegen störst du mich bei der Arbeit. Nein, wenn du mir versprichst, dass du es kaufst, dann darfst du ja gleich wieder weiterarbeiten. So, es ist überhaupt nicht teuer, gar nicht teuer. Es ist sogar äußerst preiswert. So. Ja, jawohl, und das hat nämlich die Verkäuferin gesagt. Und dann hat sie noch gesagt, das trägt ihren Sohn leicht im Wasser. Das hat sie auch gesagt. Das trägt ihn. Was? Und mich trägt es dann natürlich erst recht im Wasser. Ja. Und man kann damit schwimmen lernen. Und außerdem, also außer alledemsten, ist es auch noch so schön. Ja, nachher sag doch endlich, was denn? Eine Schwimmente. Was? Eine Schwimmente? Oder ein Schwimmfrosch. Oder ein Schwimmseehund. Aber die Ente ist am schönsten. Also die kotzt doch wohl vom Bohr weg. Nachher ersaufst du mir am Ende. Nein. Ich muss ja nicht in einen See damit gehen oder in einen Bach. Eine Wasserlache genügt ja. Da kann ich nicht ertrinken. Nein, das ist nichts. Und wenn ich verspreche, dass ich ganz brav bin, mindestens 5 oder 9 oder 11, 10 Stunden. Ah, das wäre nicht sonderlich lang. Und wenn ich sonderlich lang, also ganz besonders sonderbar, sonderlich lang brav bin? Ja, das magst du mir zuerst einmal vor, Pumuckl, gell? Ich weiß was! Hör auf zu sägen! Hör auf! Also wenn du nicht aufhörst, dann du! Ich weiß was! Ja, gibst du jetzt nicht gleich eine Ruhe zum Kuckuck? Bitte nicht zornig werden. Zornig werden ist ganz schlecht für den Wunsch von dem lieben Pumuckl. So. Lieb bist. Ja, sehr. Also, nachher sag schnell, was du noch weißt. Ich habe Geburtstag. Du? Ja, seit wann? Seit heute. Das ist allerdings was Neues. Ja, und zum Geburtstag bekommt man etwas geschenkt. Ja? Der Herr hat das Tier seinem Sohn zum Geburtstag geschenkt, das hat er gesagt. Du bist aber gar nicht mein Sohn. Dann nützt dir der ganze Geburtstag nichts. Aber ich bin doch dein Kobold. Ja. Das ist ja viel mehr als bloß ein Sohn. Meinst du? Und ich habe nicht nur Geburtstag, sondern ich habe eine ganze Geburtstagswoche. Aha, ja, das alte Koboldsgesetz. Das ist auch viel mehr doch eigentlich als nur ein Tag. Ja, und darum musst du mir jetzt ein Schwimmtier kaufen. Ja, ein rotes. Ja, bitte eine rote Ente. Jetzt schlag dir das aus dem Kopf. Das geht so nicht. Da kann ich meinen Kopf schlagen, solange ich will. Ja. Da kommt keine Ente raus. Und ich sehe sie immer und immer vor mir. Einfach immer, weil sie nämlich in meinem Kopf drin ist. Ja, das legt sie schon wieder. Das legt sich gar nicht. Ah ja, freilich. Da werde ich nur traurig und immer trauriger. Jawohl. Ja, freilich, weg. Und da bin ich plötzlich mausetot vor lauter Traurigkeit. Und du wirst sagen, hätte ich nur dem Pumuckl eine rote Schwimmente gekauft, dann würde er noch leben und lustig sein. Aber so ist er mausetot. Na, jetzt hör aber auf, gell. Und dann wirst du nur noch ein ganz trauriges Gedicht von mir hören. Ein so trauriges. Er wollte eine Ente. Die Ente, die war rot. Weil sie ihm keiner gönnte, da war der Kobold tot. Ach, okay, und dann kommt das traurige Lied noch, ja. Wollt schwimmen in dem Wasser, das Wasser, das blieb leer. und keiner wollte, dass ihr am Leben heute noch wär. Also geh, Pumuckl, sing doch keinen solchen Schmarrn. Das ist kein Schmarrn, sondern ein schönes Gesangsgedicht. Ja, freilich. Und wenn es dich nicht rührt, mich rührt es ungeheuer. Ja, mich rührt's auch. Also nach dem Mittagessen wollen wir heute halt mal schauen, was so ein Viech kostet. Aber jetzt will ich nichts mehr hören, verstanden? Ich hab's sehr gut verstanden. Vielen Dank, sehr gut. Ui, ich krieg eine Ente. Am Ende kriegt der Pumuckl eben doch eine Ente. Ja. Der Pumuckl hat's also durchgesetzt. Mittags ist der gute Meister Ederhal doch zu dem Spielwarengeschäft gegangen und hat sich diese Schwimmtiere angeschaut. Er hat auch eine kleinere Ente gesehen, so mehr für Babys zum Spielen, und die hat er also erworben und nach Hause getragen und noch vor der Werkstatttür aufgeblasen. Na, das war natürlich ein großer Jubel beim Pumuckl. Und dann musste die Schwimmente gleich ausprobiert werden. Und jetzt musst du schnell eine Wasserlache in den Hof zaubern. Mit einem Kübel Wasser, da wird ein Hof schon nasser. Ach wo, das machen wir ganz anders. Wie sonst nimmt dir da draußen am Ende jemand das Viech weg. Ja, ja. Pass auf, wir stellen eine Wanderl daher auf den Boden von der Werkstatt. Ja? Genau da, wo die Sonne her scheint, damit du nicht frierst. Wenn es nass wirst, dann verschütt man ein wenig angewärmtes Wasser rein. Gerade so viel, dass dir gar nichts passieren kann. Wenn es reinfällt und das Denken trotzdem schwimmt, wirst sehen. Das wird ganz pfundig. Das wird noch viel mehr als pfundig. Das wird kilogrammig wird das. Ja, das wird einfach wunderbar. Ja. Mach schnell, die Ente schaut schon ganz wassergierig. Also, das werden wir gleich haben. So, pass auf. Da ist einmal ein Swanderl. Ja, ja. Ich setz die Ente gleich in die leere Wanne, ja, damit sie sich an die Umgebung gewöhnt. Ne? Ja, die ist Durst. Eine Ente in der Wanne und Eder mit der Kanne schüttet Wasser, welche Wonne, in die Tonne in der Sonne. Bitte sei nicht ungeduldig, sehr verehrte Ente. Das Wasser kommt gleich und dann setze ich mich auf dich. Jawohl, also im Trocknen, da sitzt es sich ja eigentlich sehr angenehm auf dir. Aber du musst schwimmen und auf den Wellen schaukeln. Hier werden Wellen wallen wollen, dass es eine wahre Wellenwallenwonne ist. So, da war nur ein bisschen warmes Wasser. Oh ja, schön. Auf dem Herd war es nur Wasser da. Es ist ja zwar nicht sehr warm, aber gerade so, dass es schön ist. Komm, geh raus aus der Wand, damit ich das Wasser reinschütten kann. Ja. So, ich glaube, das langt. Ui, wie die Ente schaukelte. Ich muss sofort hinein, muss von ich hinein. Von mir raus. Ja. Schau, da lege ich das Handtuch her, da trocknet es dich nachher ab, gell? Ja. Oh, das Wasser geht mir bis zum Bauch. Und jetzt, liebe Ente, jetzt bist du mein Schiff und halt, bleib doch da, du dumme Ente, ich will doch rauf. Mein Pumuckl, du fallst da mal runter. Die hat mich nicht raufsteigen lassen, die hat mich einfach runtergeworfen. Ja, so was. Schau nicht so, als ob nichts wäre, du dicke Ente, du. Ich komm schon rauf, warte nur. Das ist komisch. Das ist nicht komisch, das ist ganz frech von der Ente. Komm her, pass auf, ich halt's fest und jetzt setz dich drauf. So, siehst du, dass er so geht's. Ja, ui, so geht's nicht nur, so schwimmt's sogar. Ja, und wie es schwimmt. Mach doch mal Wellen, Wellen, ja. Und jetzt herumgedreht und hin und her geweht. Ah, schön. Es war wirklich ein großes Vergnügen. Für den Meister Eder genauso wie für den Pumuckl. Es ist zwar der ganze Boden ringsum nass geworden, aber das macht ja in einer Werkstatt nichts. Die beiden haben gespielt und geplanscht und viel gelacht. Soweit wäre alles wunderschön gewesen, aber um 2 Uhr war der Meister Eder zu einer Kundschaft bestellt, um dort etwas abzuholen, und so musste er weggehen. Ja, du große Güte, ich muss ja weg. Wir müssen aufhören, Pumuckl. Wenn du weggehen musst, dann musst bloß du aufhören. Ich nicht, ich kann jetzt noch weiter spielen. Schon, aber du allein mit dem Wasser. Warum nicht? Da kann ja überhaupt nichts passieren. Naja, eigentlich. Na, passieren kann nichts, das ist wahr. Ja, ich bin ja in einer halben Stunde wieder da. Also von mir aus plansch weiter. Ja. Es ist ja so schön warm da in der Sonne. Ich komme bald wieder, gell? Für ja. Das eilt gar nichts, das eilt überhaupt nicht. Und die Sonne scheint ins Fenster und alles ist wunderbar. Und dann war der Pumuckl mit der Ente allein. Und keine Hand hielt das Schwimmtier fest, damit der Pumuckl rauf und runter steigen konnte. Ihr wisst ja, wie das so mit aufgeblasenen Schwimmtieren ist. Die können einem recht eigenwillig immer wieder auskommen und sich herumdrehen, fast als wären sie im Wasser schwer zu bändigen. Der Pumuckl mühte sich eine Weile ab, dann wurde er zornig. Du bist eine ganz dumme Ente, nur damit du es weißt. Du sollst hier bleiben, habe ich gesagt. Ich tauche dich unter, verstanden? Und zwar so. Untertauchen sollst du, habe ich gesagt. Jede vernünftige Ente taucht unter, ohne sich so anzustellen. Pfui. Ich pack dich und ich tauch dich. Du, also ich sag dir was. Wenn du nicht tauchst, dann wirst du gebraten. Jawohl, ungehorsame Enten werden meistens gebraten. Und dann werden sie aufgegessen. Mit Messer und Gabel und Kastanien kommen hinein. Wenn du nicht gleich folgst und tauchst, dann... Was? Du willst nicht? Bitteschön? Bitteschön? Dann hole ich Messer und Gabel, damit du dir ansehen kannst, mit was du aufgegessen wirst. Bitteschön, ich finde in der Küche gleich eine Gabel. Pass nur auf. Natürlich hat sich die Ente gar nicht beeindrucken lassen von einer Gabel. Wie sollte sie auch? Sie war ja aus Kunststoff. Sie witschte weiterhin den Pumuckl aus, wenn er sie untertauchen wollte, und drehte sich herum, wenn er auf ihren Rücken steigen wollte. Da packte er voll Zorn die Gabel und rief. Ich piekse dich, und zwar gehörig, verstanden? Kobolde sind Meister im Zwicken und Picken, und du hast es mit einem Kobold zu tun, merkt ihr das? Einem Nachfolger der Klabauters. Und die Klabauters sind fürchterlich in ihrem Zorn. Schau nicht so dumm! Es wird dir gleich vergehen, jawohl! Ich piekse dich in deinen dummen Kugelbauch, so! Ja. Da bläst du jetzt und wirst dumm. Und jetzt fängst du sogar freiwillig an zu tauchen. Das war eine gute Lehre, nicht wahr? Der Pumuckl hatte erreicht, was er wollte. Der Ente ging natürlich die Luft aus und so ließ er sich ohne weiteres untertauchen. Allerdings sah sie jetzt ohne Luft nicht mehr so schön aus und der Pumuckl fing an, recht nachdenklich zu werden. Es wurde ihm direkt ein bisschen unheimlich. Bevor er aber recht dazu kam, den Schaden zu begreifen, den er in seinem Zorn angestellt hatte, klingelte die Werkstatttür und hereinkamen der Fritzl und sein Freund Thomas. Sie sollten einen Stuhl bei Meister Eder abholen. Da ist ja gar niemand da. Da wird gleich wieder jemand kommen, sonst wäre die Werkstatttür abgesperrt. Warten wir halt ein bisschen. Du Thomas, schau, da steht eine Waschschüssel mit der Schwimmenten. Da hat jemand gespielt damit. Ringsum ist noch alles nass. Vielleicht hat der Eder einen Besuch von einem Kind. Komm, blas mal die Enten auf. Ah, mei, Fritz, da bleibst lang, die hat ein Loch. Und die ist hier. Na komm, gehen wir wieder. Schmarrn, der Eder kommt bestimmt gleich wieder. Da lassen wir in die Enten ein Wasser rein und da machen wir einen Springbrunnen draus. Ein Springbrunnen? Wie willst du denn das machen? Na ganz einfach, das Loch ist doch da oben am Rücken. Wenn man die Enten bis dahin mit Wasser füllt und nachher draufdruckt, nachher müsst ihr rausspritzen, verstehst? Aber darf man das? Die kehrt uns doch nicht. Ach, warum denn nicht? Wir machen doch nichts hin. Und wenn der Eder mit dem Kind kommt, nachher zeigen wir's ihm. Au, was hast denn? Ich weiß nicht, irgendwas hat mich zwickt. Also, halt du die Enten, ich trage das Wasser auf. Thomas, gib doch ein bisschen Obacht. Du kannst ja nicht hier alles umschmeißen. Ich bin überhaupt nicht an die Bretter hingekommen. Ja, ich auch nicht. Ich war gar nicht da. Aber es ist ja wurscht, ist ja nichts passiert. Stellen wir es halt wieder hin. So, und jetzt geh da her und halt das, wo man einblasst, unter die Leitung. Du musst den Wasserstrahl viel dünner machen. Das geht ja nichts rein. Ach, wenn du so deppert haltst. Mensch, wie hast du denn jetzt das gemacht? Ich bin da an das Bierglasl gar nicht hingekommen. Du bist doch neben der Regal gestanden. Ich stehe da einen Schritt weit weg davon. Nein, wirst du irgendwie hingekommen sein. Ah, was machen wir jetzt? Nicht aufheben. Lass liegen. Das ist einfach vor ein Loch runtergefallen. Ja. Und wir waren gar nicht da. Leg die Enten wieder ins Wasser und geh mal schnell. Ja, aber ich muss da den Stuhl abholen. Das können wir ja. In einer Viertelstunde kommen wir vorbei, als wäre nichts gewesen. Als wären wir das erste Mal da. Schnell. Ja. Die beiden Buben waren natürlich an dem kaputten Bierglas völlig unschuldig. Das hatte, ebenso wie die Bretter, der Pumuckl umgeworfen in seinem Zorn, weil die Buben seine Ente mit Wasser füllen wollten und weil sie gesagt hatten, dass die Ente kaputt sei. Daran hatte der kleine Kobold nämlich gar nicht gedacht, als sie plötzlich zusammensank und endlich wunschgemäß tauchte. Jetzt stand er recht bedrückt da. Ich wollte dich gar nicht kaputt machen, sondern nur so ein bisschen pieksen. Da muss man doch nicht gleich kaputt gehen. Wenn ich Menschen piekse, dann sagen sie bloß au. Oh, meine schöne Ente ist kaputt. Mausetot. Schlapperig kaputt liegt sie im Wasser. Meine schöne rote Ente. Bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, liebe Ente, werd doch wieder ganz. Ich werde dich nie, nie mehr pieksen. So, da bin ich wieder. Oh. Ja, was sehe ich denn da? Was machst du denn für ein Gesicht? Und die Enten? Da ist die hin? Was hast du denn? Ich weiß nicht. Zwei Buben waren da und die haben gesagt... Zwei Buben? Ja, der Fritz und der Thomas. Und die wollten einen Stuhl abholen und... Und die haben die Enten hingemacht? Nein, nein, nein. Das heißt, ja, die haben die Ente hingemacht. So? Die wollten Wasser reintun. Aha. Stell dir das mal vor, in meine arme Ente wollten die einfach Wasser reintun. Die Saububen. Die Saububen, jawohl. Ja, du, da schau her, da ist ja alles vollgespritzt. Ja, was sehe ich denn da? Da sind ja Scherben. Ja, und dein Bierglas, dein schönes Bierglas, haben sie auch dabei heruntergeworfen. Und dann sind sie davongerannt und wollen wiederkommen, als wäre gar nichts geschehen. Was? Weil sie glauben, dass es niemand gesehen hat. Haben sie gesagt? Aber der Pumuckl, ja, das haben sie gesagt. Ja. Aber der Pumuckl, der hat es gesehen. Jawohl. Och, meine Ente, meine schöne Ente. Ja, sowas. Weißt du was? Die Buben müssen mir eine neue kaufen. Jawohl, weil sie alles kaputt gemacht haben. Also, das ist ja allerhand. Denen erzähle ich was, wenn sie wiederkommen. So eine Frechheit. So eine Frechheit? Ja, und einfach davonrennen, das gefällt mir. Oh, so eine Frechheit, meine schöne Ente. Na ja, die Enten kann man wieder flicken. Das Bierglas ist auch nicht so wertvoll. Aber was anstellen und nachher einfach davonlaufen, das ist mir zwider. Dafür kriegen sie einen Landler. Jawohl, einen Landler. Was ist das eigentlich? Was ein Landler ist, das wirst du nachher schon sehen. Da schau, da kommen sie nämlich gerade über den Hof. Oh ja, jetzt kriegen sie einen Landler. Ja. Es kommt der Eder. So, da seid ihr ja. Habt ihr euch ja schnell wieder hertraut. Wieso? Ihr wart's doch gerade vorher da, oder? Mir? Na, jetzt tut's nicht so scheinheilig. Ich hab euch doch vorhin davonrennen sehen. Und wie ich da reingekommen bin, hab ich auch gleich gewusst, warum ihr so grün seid. Weil ihr zuerst die Enten hingemacht habt und nachher habt ihr... Nein, was? Die Enten haben wir gar nicht hingemacht, ganz nein, bestimmt nein, nicht. Nein, die ist schon kaputt in der Wanne da gelegen, wie wir reinkommen sind. So. Ganz bestimmt. Na, ehren Wort, Herr Eder, die war schon hier. Wir wollten es nämlich aufblasen und da ist oben gleich die Luft ausgegangen. Aber da ist doch rumpritschelt worden. Da, am Brunnen. Ja, das waren wir. Aber wie keine Luft reingegangen ist, da haben wir das Wasser reintun wollen. Damit das Kind, dem es gehört, wenigstens nur einen Springbrunnen hat. Aha. Wenn man da drauf gedrückt hätte, auf die Enten, dann hätte es gespritzt. So. Da hätte das Kind doch gefreut, oder? Aber dass man sowas nicht tut, das wisst doch. Schon, aber wir haben es ja nicht böse gemeint. Bestimmt nicht, Herr Eder. Und hingemacht haben wir es ganz gewiss nicht. Und was ist mit dem Bierglas, das ihr runtergeschmissen habt? Das ist einfach plötzlich runtergefallen. So. Wir wissen gar nicht, wie das gegangen ist. Ich bin ganz bestimmt nicht hingegangen. Aber ich auch nicht. Ja, wisst ihr das sicher? Ja, mei. Das war da fast ein Meter von uns weggestanden. Und ihr glaubt, sowas fällt... Einfach von allein runter. Na, vielleicht ist schief gestanden, ich weiß nicht. Sowas kann bei mir natürlich schon von allein runterfallen. Aber eins ist euch hoffentlich klar, dass man nicht so langt und dass eins fremd ist auch überhaupt nicht so geht. Schon, aber sag's bitte nicht meiner Mutter. Wir ersetzen ihr nicht das Bierglas. Ja. Ich hab eins daheim, das ist fast genauso. Naja, wenn ihr wirklich nicht hinkommen seid. Und jedenfalls haben wir's nicht gemerkt. Da soll mir jetzt erraten, wer da die Wahrheit sagt. Ich bring Ihnen das Bierglasl. Und dann sind Sie uns nicht mehr böse. Bitte schön nicht. Naja, du willst den Stuhl abholen, Fritzl. Da schau her, da ist er. Ich hab die Lene wieder angelenkt. Mach 2 Mark. Ja, das zahlt dann meine Mutter. Aber Sie sagen ihr nichts, gell? Nein, ich sag ihr nichts. Aber jetzt haut's ab, ja, mit dem Stuhl. Ja, danke, Herr Eder. Ja. Ich komm gleich wieder und bring das Glas. Wiederschauen, Herr Eder. Ja, wiederschauen. Für gleich. Komm, Muggel! Da hat sich einer versteckt. Wirst schon wissen, warum. Pumuckl! Ich möchte bloß wissen, wer die Enten wirklich hingemacht hat. Ja, was tut denn die Gabel da? Wie kommt denn eine Gabel in die Werkstatt? Pumuckl! Hast du die Gabel runtergeschleppt? Komm mal raus aus deinem Versteck. Donnerwetter! Schon dass die Versteckszeug, dass du ganz ein schlechtes Gewissen hast. Ich versteck mich ja gar nicht. Ich bin da. Was hast denn du mit der Gabel getan? Mit der Gabel? Ja. Nichts. Da sind deutlich die Tapper von deinen kleinen Finger drauf. Ja, ich wollte das... Was wolltest du? Du! Schau her, die Enten, da hat ein Loch. Das kommt von einem Gabelzinken. Und daneben sieht man ganz genau noch die Kratzer von den 2 anderen Zinken. Die sind bloß nicht durchgegangen. Nein, ich habe ja auch nur mit einer, mit gar keiner zugestochen. So. Nein, die Buben haben zugestochen, jawohl. Pumuckl! Weißt du eigentlich, dass deine großen Ohren immer ganz rot werden, wenn's lügst? Meine Ohren? Ja, die werden immer dunkler und dunkler rot und immer größer und größer. Nein, nicht noch größer, nein. Also? Nein, die sind schon groß genug. Also, dann gib schnell zu, dass du gelogen hast. Ja, weil die Ente böse war, ganz so. Böse und ungehorsam. Und ich wollte ihr nur zeigen, was mit Enten geschieht, wenn sie ungehorsam sind und nicht tauchen. Aha. Und was war mit dem Bierglasl? Das ist heruntergefallen, weil die Buben böse waren. Und alles, was böse ist, das muss man bestrafen, jawohl. So, das ist gut, dass ich das weiß. Da habe ich das Bierglasl, Herr Eder. Ah, das ist aber schnell gegangen. Hast jetzt das einfach daheim weggenommen? Nein, ich habe zur Mutti gesagt, dass ich es dem Fritz schenken will, weil so? Jemand kaputt gegangen ist. Mhm. Da hat es mir es gegeben. Das ist mir eigentlich nicht recht. Sie hat es mir gern gegeben, meine Mutti, weil da oben schon ein bisschen was weggeschlagen ist und da mag mein Vater sowieso nicht mehr draus trinken. Na, ist schon gut. Ich zerreiß mir ja gerne den Mund ein bisschen, gell? ist das schlimm? Nein, das alte Glasl war auch nicht mehr ganz einwandfrei. Und außerdem ist da wahrscheinlich von der Lohr runtergefallen. Also gut, damit wir wieder quitt sind, schenke ich euch die Enten, die kann man leicht wieder flicken. Ui, dankeschön, aber... Gehört die nicht am Kind? Nein, das Kind war böse und alles, was böse ist, muss man bestrafen, weißt? Dankeschön, Herr Eder. Ja, vierte, wiederschauen. Wiederschauen, Herr Eder. Meine Ente! Was? Meine Ente! Ja. Du darfst nicht einfach meine Ente verschenken. Ja, Himmel, Donnerwetter, gibst du nicht gleich eine Ruhe? Nein, ich gebe keine Ruhe, gar keine. Ich will meine Ente wieder haben. Doch. Du gibst dir Ruhe. Also hab dich schon, gell? Lass mich los! Ich beiße, ich zwicke, ich picke dich! Lass mich aus! Fällt mir gar nicht ein! Doch, du hörst dir jetzt so, was ich dir zum Sagen hab. Was hast denn? Pass auf, ich will dir was sagen. Wenn du nur einmal was tust und dann lügst und das andere Menschen in die Schuhe schiebst, sodass die einen Schaden haben, dann sind wir geschiedene Leute. Und zwar ein für alle Mal. Ja. So hätte die da jetzt fein gerade die Buben verdächtigt für was, wo sie überhaupt nichts dafür kennen. Du hast meine Ente hergeschenkt. Die Ente gehört mir. Nein. Und nicht dir und nicht dem Thomas und nicht dem Fritz. Ja. Mir gehört sie. Alles Böse muss bestraft werden. Das hast du selber gesagt. Ich habe aber nicht mich gemeint. Aber ich mein die. Lass mich jetzt aus. Nein. Ich werde mich rächen. Nein. Rächen. Na, du wärst gar nichts, weil ich die jetzt da in die Schublade reinsetze. Wieder raus und du wirst die Buben in Ruhe lassen. Nein, ja. Ich werde mich überhaupt nie mehr rächen. Nie mehr. Ich will ganz brav sein. Nach einiger Zeit hat natürlich der Meister Eder seinen Kobold wieder herausgelassen. Aber geredet hat er nicht mit ihm, sondern nur stumm alles wieder aufgehoben, was der Pumuckl heruntergeworfen hatte in seinem Zorn. Da hat der Pumuckl, auch völlig stumm, hier und dort was aufgehoben. Der Meister Eder hat das gesehen, aber nichts gesagt. Die Stille war sehr unheimlich. So unheimlich, dass sich der Pumuckl in seine Schaukel setzen musste, um einmal gründlich nachzudenken. Und ich glaube, er hat dabei zu guter Letzt eingesehen, dass er sich sehr schlecht benommen hat. Am Abend haben sie schon wieder miteinander gesprochen. Allerdings kein Wort über Enten. Bis heute nicht. Aber wetten, bis zum nächsten Mal ist schon wieder was Neues passiert. Was, das könnt ihr hören, wenn er dann wieder das Radio aufdreht. Auf Wiederhören bis dahin.